Kapitel 8. KDW und Selfridges werden zur Luxusfalle. René Benko verscherzt es sich mit seinen Geschäftspartnern. Die Frau, auf die es an diesem Oktobertag 2021 ankommt, ist so klug wie reich. Eleanor Weston entstammt einer der wohlhabendsten kanadischen Handelsdynastien. Zuletzt führte sie als Chefin das familieneigene Luxuskaufhaus Selfridges. Nun, nachdem ihr Vater Galen im April verstorben ist, soll der weltbekannte Konsumtempel an der Oxford Street in London samt weiterer 17 Häuser den Besitzer wechseln. Gemeinsam mit dem Chef ihres Family Offices empfängt sie in einer Videokonferenz eine kleine Runde von Managern und Investoren, die immer dann zusammenkommt, wenn betongewordene Superlative winken. Der wichtigste, René Benko, ist aus Österreich zugeschaltet. Er will Eleanor von sich und seinem Geschäftspartner Tosh Shiratiwat überzeugen, der einen Vertreter geschickt hat. Mit dem Mitglied eines der wirtschaftlich potentesten Familienclans in Thailand unterhält er bereits mehrere Luxuskaufhäuser wie das KDW in Berlin oder das Alsterhaus in Hamburg. Riesige Kathedralen für Markengläubige, deren Religionen Gucci, Prada oder Saint Laurent heißen. Er sei zwar nicht der Interessent mit dem höchsten Gebot, sagt Benko zu Miss Weston, aber derjenige mit den besten Absichten. Seine Strategie: Best Owner statt Best Bidder. Im Nachklang klingen Benkos Worte wie Hohn. Eleanor Weston gehört mit ihrer Familie zu den reichsten der Welt. Dennoch hat sie kein Geld zu verschenken. Selfridges ist schließlich nicht irgendein Kaufhaus, weder für die Besitzerin noch für die Beschäftigten und die Kundinnen und Kunden. Das Luxusmonument zieht jährlich 6-mal so viele Besucher an wie der Tower of London. Wer kann schon abschätzen, was eine Beteiligungsfirma mit so einem Juwel anstellen würde? Wie käme das bei den Engländern an? Benko antichambriert und argumentiert, er achte die Tradition, die Preziosen in seinem Luxusbereich betrachte er als langfristiges Investment. Das Selfridges ist neben dem Kaufhaus Harrods nicht nur ein beliebtes Ziel für Touristen, sondern für die Briten auch ein urbaner Vergnügungspark. Im Gebäude befinden sich ein Kino, eine Skatebahn, eine der größten Schuhabteilungen der Welt sowieso. Als Queen Elizabeth II. Ihren 96. Geburtstag feierte, verkaufte Selfridges die Barbie-Puppe mit Diadem dazu. Für die Westons war das Haus ein Kleinod, das zwar jährlich Gewinne einfahren sollte, in das sie aber auch viel Geld investierten. Seit 2003 gehört Selfridges der Familie. Der Vater von Eleanor Weston, Galen Weston, im Luxussegment bis dahin unerfahren, aber offenbar mit Talent gesegnet, erwarb es für 598 Millionen Pfund. Die Gruppe umfasst auch Selfridges Häuser in Birmingham und Manchester, 7 Filialen der niederländischen Kette De Bijenkorf und die irischen Warenhäuser der Marken Brown Thomas und Arnott's. Als Galen Weston noch vor seinem Tod das Haupthaus umbauen ließ, soll er auf die Frage, was denn die üppige Renovierung kosten dürfe, geantwortet haben: Geben Sie aus, was nötig ist, das wird mein Vermächtnis. Umgerechnet mehr als 350 Millionen Euro flossen in die jahrelange Umgestaltung, die im Corona-Jahr 2020 endete. Das Gespräch mit der Erbin läuft gut für Benko. Wenn es darauf ankommt, besitzt der Österreicher eine kamerareife Präsenz, wie auch ein schauspielerisches Talent, die richtige Rolle zu finden. Er spürt, was dem Gegenüber schmeichelt. Als die Runde den virtuellen Konferenzraum verlässt, bittet Eleanor Weston um eine Woche Bedenkzeit. 7 Tage später steht der Deal. Für rund 4 Milliarden Pfund soll Selfridges an Benko und Shiratiwat gehen. Man vereinbart Stillschweigen, nichts soll nach außen dringen. Einen Tag vor Weihnachten werde der Vertrag unterschriftsreif sein, so die Planung. Mitte August 2022 ist die Akquisition final endlich unter Dach und Fach, zu einer für die Siegner höchst ungünstigen Zeit. In der Wirtschaftswelt markiert das Jahr 2022 einen Wendepunkt, um nicht zu sagen Tiefpunkt. Waren die Corona-Jahre schwierig, verschärfen jetzt weitere Konflikte, Krisen, Kriege die ökonomische Lage. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar trübt sich die Stimmung in nahezu allen Branchen ein. Die Preise für Diesel und Benzin steigen auf Rekordniveau. Erstmals seit 2002 ist der Euro nur mehr einen Dollar wert. Die Europäische Zentralbank hebt den Leitzins mehrmals hintereinander an. Die Transaktionen auf dem Immobilienmarkt nehmen rapide ab. Konsumentinnen und Konsumenten verlieren die Lust, ihr Geld auszugeben. Das sind miserable Rahmenbedingungen für einen historischen Milliardendeal. Und dennoch hält sich die Kritik am Selfridges-Kauf in Grenzen. Innerhalb der Signa-Gruppe versucht Benko, alle Bedenken wegzubügeln. Kümmert euch um den Deal. Er werde sich um die Finanzierung kümmern, sagt Benko mehrfach gegenüber beteiligten Managern. Wesentliche Geldgeber der Signa sehen in dem Deal eine einmalige und nicht wiederkehrende Chance, eine der nobelsten Kaufhausgruppen der Welt zu erwerben. Und achten nicht darauf oder wissen nicht, dass die finanzielle Lage der Signa schon sehr bedenklich ist. Tatsächlich steht Benko das Wasser bereits bis zum Hals. Erste negative Berichte zur Signa machen die Runde. Ein Whistleblower steckt 2022 der Finanzmarktaufsicht FMA laut Nachrichtenmagazin Profil, dass längst hohe Zins- und Tilgungszahlungen fällig seien und es mit der Eigenkapitalquote der Signa schlechter bestellt sei als kommuniziert. Die Banken werden misstrauisch. In dieser Phase werden die thailändischen Partner, die Central Group, für Benko immer wichtiger. Die Thais hatten schon den Aufstieg der deutschen Luxushäuser erst möglich gemacht. Als Benko 2014 nach dem Karstadt-Kauf die drei Luxushäuser, den Oberpollinger in München, das Alsterhaus in Hamburg und das KDW in Berlin, übernahm, brauchte er dafür Expertise und Geld. Es beginnt die Suche nach einem strategischen Partner –